Erster schlimm für die ungehorsamen Kinder, sagt Jahwe. Sie machen Pläne, die nicht von mir kommen. Sie schließen Verträge, die ich nicht will. So tun sie immer mehr Falsches. Zweiter, sie gehen nach Ägypten. Sie fragen mich nicht. Sie wollen Schutz beim Pharao finden und Hilfe in Ägypten suchen. Dritter, aber der Schutz vom Pharao wird euch enttäuschen. Die Hilfe aus Ägypten wird euch Schande bringen. Vierter, seine Beamten sind in Zoan. Seine Boten gehen bis nach Hanes. Fünfter, alle werden enttäuscht sein von einem Volk. Dieses Volk hilft ihnen nicht. Es bringt nur Enttäuschung und Schande. Sechster, dies ist eine Botschaft über die Tiere des Südens. Sie reisen durch ein Land voller Gefahr. Dort gibt es Löwen, Schlangen und andere gefährliche Tiere. Sie tragen ihre Schätze auf Eseln und Kamelen. Sie bringen sie zu einem Volk, das ihnen nicht nützt. Siebten, Ägyptens Hilfe ist nutzlos und leer. Darum nenne ich es Großmaul, das nichts tut. Achter, geh jetzt. Schreibe es auf eine Tafel vor ihnen. Schreibe es auf, damit es für immer ein Zeuge ist für die Zukunft. Neunter, denn es ist ein ungehorsames Volk. Sie sind Söhne, die lügen. Sie wollen Jahwes Anweisungen nicht hören. Zehnter, sie sagen zu den Sern, ihr sollt nichts sehen. Sie sagen zu den Propheten, sagt uns nicht die Wahrheit. Sprecht uns angenehme Dinge. Sagt uns Lügen. Elfter, geht weg vom Weg. Verlasst den Pfad. Lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Zwölfter, darum sagt der Heilige Israels, ihr habt meine Worte abgelehnt. Ihr vertraut auf falsche Dinge und Lügen. Dreizehnter, darum wird eure Sünde wie ein Riss in einer Mauer sein. Dieser Riss ist an einer hohen Mauer. Die Mauer kann plötzlich einstürzen. 14. Die Mauer wird zerbrechen wie ein Tonkrug. Man zerschlägt ihn in viele kleine Stücke. Es bleibt kein Stück übrig, das man noch nutzen kann. Man kann damit keine Kohlenscharren oder Wasser schöpfen. 15. Denn der Herr Jahwe, der Heilige Israels, sagte, wenn ihr umkehrt und ruhig seid, werdet ihr gerettet. In Stille und Vertrauen liegt eure Stärke. Aber ihr wolltet das nicht. 16. Ihr sagtet, nein. Wir wollen auf Pferden schnell fliehen. Darum werdet ihr fliehen. Wir wollen auf schnellen Pferden reiten. Darum werden eure Verfolger schnell sein. 17. Tausend von euch werden fliehen, wenn nur einer ruft. 5 Leute rufen, und ihr flieht. Euer Rest wird klein sein, wie ein Mast auf einem Berg oder eine Fahne auf einem Hügel. 18. Darum wartet Jahwe, um euch Gnade zu zeigen. Er wird aufstehen, um Mitleid mit euch zu haben. Denn Jahwe ist ein gerechter Gott. Glücklich sind alle, die auf ihn warten. 19. Ihr Menschen in Zion, in Jerusalem, ihr werdet nicht mehr weinen. Er wird euch Gnade zeigen, weil ihr ruft. Wenn er es hört, wird er euch erhören. 20. Der Herr wird euch Brot in Not und Wasser in Schwierigkeiten geben. Eure Lehrer werden sich nicht mehr verstecken. Eure Augen werden eure Lehrer immer sehen. 21. Eure Ohren werden hinter euch einen Ruf hören. Das ist der Weg. Geht ihn. Egal, ob ihr nach rechts oder links geht. 22. Dann werdet ihr eure Götzenbilder aus Silber und Gold schmutzig machen. Ihr wirft sie weg wie etwas Ekelhaftes. Ihr werdet zu ihnen sagen, Weg mit euch. 23. Er wird Regen für eure Saat geben, die ihr auf dem Feld sät. Das Getreide auf dem Feld wird gut und reichlich sein. Euer Vieh wird an diesem Tag auf großen Wiesen grasen. 24. Die Ochsen und Esel, die das Feld pflügen, werden gutes, gewürztes Futter fressen. Man hat es mit Schaufel und Gabel zubereitet. 25. Auf allen hohen Bergen und Hügeln wird es Bäche und Wasserströme geben. Das geschieht am Tag der großen Zerstörung, wenn die Türme fallen. 26. Das Licht des Mondes wird wie das Licht der Sonne sein. Das Licht der Sonne wird 7-mal stärker sein, wie das Licht von 7 Tagen. Das passiert, wenn Jahwe die Wunden seines Volkes heilt. 27. Jahwe kommt von Weitem. Sein Zorn brennt, und dicke Rauchwolken steigen auf. Seine Lippen sind voller Wut. Seine Zunge ist wie brennendes Feuer. 28. Sein Atem ist wie ein Fluss, der alles überschwemmt bis zum Hals. Er wird die Völker in den Untergang treiben. Er wird die Nationen mit einem Zaumzeug führen, das sie in die Irre leitet. 29. Ihr werdet Lieder singen, wie in der Nacht eines Festes. Ihr werdet fröhlich sein, wie Pilger, die mit Flötenmusik zum Berg Jahwes kommen, zum Felsen Israels. 30. Jahwe wird seine mächtige Stimme hören lassen. Man wird sehen, wie er seinen Arm senkt. Er wird es mit großem Zorn tun, mit brennendem Feuer, Sturm, Unwetter und Hagel. 31. Assur wird Angst haben vor Jahwes Donner. Wenn Jahwe mit seinem Stock schlägt. 32. Jedes Mal, wenn Jahwe seinen Stab der Strafe auf Assur schickt, werden Trommeln und Zithern erklingen. Jahwe wird mit erhobener Hand gegen sie kämpfen. 33. Ein Tophet ist schon bereit. Auch das ist für den König vorbereitet. Der Holzstoß ist tief und breit. Es gibt viel Feuer und Holz. Jahwes Atem, wie ein Schwefelstrom, zündet es an.